In Wien gingen große Veränderungen vor sich. Zuerst haben die Liberalen allein diese Stadt beherrscht. Nur ein kleiner Kreis, die Hochbesteuerten, besaßen das Gemeindewahlrecht. Ihre Politik machten würdegespreizte Herren, die in den Salons eines kulturgesättigten Bürgertums ihre abgeklärten und abgetönten Kandidatenreden hielten. Die blieben immer unter sich und teilten die Mandate unter sich und die Ämter und Pfründen unter ihre Vetternschaft auf. Und behandschuht und die Nase zuhaltend hüteten sie sich vor jeder Berührung mit dem schlecht riechenden Volke. Da betrat eine neue Gruppe die politische Bühne. Die kleinen Handwerker und die Kreisler und die Pfeidler, der kleine Mann also, für den schon immer etwas geschehen musste, aber nie etwas geschah. Der, bisher rechtlos gewesen, bekam 1885 das Wahlrecht. 5 Gulden direkte Steuer musste man nicht unbedingt bezahlt, bloß vorgeschrieben bekommen haben, um sehr geehrter Herr Wähler zu sein. 5 Guldenmänner wurden sie geringschätzig von denen geheißen, die bisher allein befugt waren zu wählen, und diese 5 Guldenmänner waren nun die stärkste Wählergruppe. Die wussten mit ihrem neuen Recht nichts anzufangen. Die würdegespreizten Herren von der liberalen Partei wären um nichts in der Welt zu ihnen hinuntergestiegen, und sie hätten sich auch gar nicht verständlich machen können. Aber der Dr. Karl Lueger stieg zu ihnen hinunter und nahm sie im Sturm. Seit 1892 gewann er von Wahl zu Wahl mehr Mandate und mehr Macht, und 1894 hielten sich Liberale und Luegers Antiliberale im Gemeinderate schon die Waage. Und in den Gemeinderatssitzungen ging es immer stürmischer zu. Im Mai 1895 wählten sie den Dr. Lueger zum Vizebürgermeister. Sie glaubten, dass er dann Ruhe geben würde. Bald darauf war der Bürgermeisterstuhl vakant. Von den Liberalen wollte keiner Bürgermeister werden, weil sie nur noch eine sehr knappe Mehrheit hatten und weil die wüste Minderheit der antiliberalen Vereinigten Christen Luegers einem liberalen Bürgermeister mit Hofratsallüren das Leben zu sauer gemacht hätte. Sie wählten den Dr. Karl Lueger zum Bürgermeister. Er soll zeigen, was er kann, meinten sie. Lueger aber lehnte ab. Er wollte erst eine Mehrheit haben. Da die Bürgermeisterwahl ohne Ergebnis blieb, wurde der Gemeinderat aufgelöst, wurden Neuwahlen ausgeschrieben. Lueger stürzte sich mit Elan in den Kampf um Wien. Seine Versammlungen sind nicht öffentlich, nur gegen Einladung darf man hinein. Nicht aus Furcht vor den Liberalen, die ohnehin nicht hingegangen wären, sondern aus Furcht vor den Sozialdemokraten. Die hatten wohl kein Wahlrecht, aber gefürchtet waren sie schon sehr. Hingegen ließ Lueger die Versammlungen der Liberalen von Viehtreibern aus St. Marx, seinen Allergetreuesten, die mit Ochsenziemern ausgerüstet waren, sprengen und die Versammlungsbesucher arg verprügeln. Liberale Versammlungen waren bald unmöglich, weil sich niemand mehr hintraute. Die Sozialdemokraten beteiligten sich nicht an dieser Wahl. Es wäre ja aussichtslos gewesen. Aber sie gingen daran, ihren Organisationsapparat auszubauen. Es wurden Bezirksorganisationen gegründet, auf dem Lande auch Lokalorganisationen, Fabriks- und Branchenvertrauensmänner wurden bestellt. Im September 1895 bei den Gemeinderatswahlen errang Lueger einen gewaltigen Sieg. Von 138 Mandaten fielen 93 ihm zu. Nun hatte er die Mehrheit. Nun hatte er Wien. Und Wien, die berauschende und selbst so leicht berauschte Stadt, lag dem Dr. Karl Lueger zu Füßen. 2/3 der Männer von Wien hatten nichts dreinzureden bei der Wahl des Geliebten der Stadt. Das waren die Arbeitsbienen in den Fabriken und Werkstätten, hinter Verkaufspulten und vor Schreibtischen. Das restliche Drittel zerfiel abermals in 2 ungleiche Teile. 2/3 von diesem einen waren die Werner und das letzte die Wiener. Die Werner, leicht und seicht und ohne Glauben an sich selbst, nur voll des Glaubens an den einen, der es schon machen wird, versumperten und versumpften Wien. Und die Wiener, die bürgerliche Intelligenz von damals, rümpften erst die Nasen, weil das nicht fein war, was da geschah, zuckten die Achseln und blieben schließlich selber dumpf und stumpf im Sumpf stecken. Manchmal leistet sich die Natur den Witz, einen Menschen hervorzubringen, in den von allen Tugenden und Lastern einer Gattung ein bisserl hineingetan wurde.

Die Geltungsdränge sämtlicher Werner waren in Luega aufgestapelt. Sein Ehrgeiz war brennend. Er wollte nicht wer sein, um einer, seiner, nur dieser einen Idee zu dienen. Er hätte vielleicht auch einer anderen Idee gedient, die bereit gewesen wäre, ihn groß zu machen. Er hat da und dort auch mit der Sozialdemokratie kokettiert, die aber weder Macht zu verleihen noch Würden zu vergeben hatte. Also schuf er sich selber die Idee und ihr Werkzeug, die christlich-soziale Partei, schuf sie mit seinem zungenschnalzerischen Wernerisch. Die 5-Gulden-Männer, das waren seine Werner, denen konnte man alles einreden, weil sie gar nichts wussten. Und dazu waren es politische Jungfrauen und hatten Mandate und damit Macht zu vergeben. Der politische Aufstieg des kleinen Mannes fiel mit seinem wirtschaftlichen Niedergang zusammen. Er konnte mit der davoneilenden Zeit nicht mit, denn er war ein wenig asthmatisch und statt des Sonntagshuhnes brodelte nur mehr eine Taube und dann gar nur mehr ein Spatz im Topfe. Fabriken und Warenhäuser erstanden. Wenn einer eine Wohnungseinrichtung brauchte, stieg er nicht mehr in die Kellerwerkstätte des Tischlermeisters, wo er nach einem halben Jahr die Möbel bekam, die nach 4 Wochen geliefert werden sollten und die meistens ganz anders ausfielen, als man sie gewünscht und es sich vorgestellt hatte. Man ging jetzt zum Möbelhändler, wo man große Auswahl hatte und nicht die Katz im Sack kaufen musste. In den Kellerwerkstätten wurde ein Geselle nach dem anderen abgebaut und im Topf gab es nicht einmal mehr den Spatzen. Der Steuerexekutor war Stammgast und der Holzhändler schickte einem auch den Advokaten auf den Hals. Bis zum Samstagmittag trotzte der Meister mit der neuen Zeit. Nachmittag lud er, was auf Lager war, auf das Handwagerl, spannte sich und den Lehrbuben davor und fuhr zum Möbelhändler. Wenn er wenigstens am Montag gekommen wäre. Am Samstag wusste der Möbelhändler, dass der Meister seinen Kram nicht mehr nach Hause führen würde, weil sie zu Hause auf Geld warteten, und so kriegte er die Ware um jeden Preis. Und das Gewerbe kam auf den Hund. Da packte sie der Dr. Luega. Hätte er ihnen auseinandergesetzt, dass sie mit der Zeit gehen und von Großväterart lassen müssen, um gegen das unaufhaltsame Vordringen kapitalistischer Produktions- und Handelsmethoden bestehen zu können, sie hätten es nicht verstanden und den Fadenzipf ausgepfiffen. Aber das wollte der Dr. Karl Luega gar nicht. Er wollte ihnen gar nicht helfen, weil er wusste, dass da nicht zu helfen war. Er hat ihnen den Befähigungsnachweis als Beruhigungspille gebracht, aber er hat ihren Niedergang nicht einen Tag aufgehalten, hat nur verhindert, dass sich einer, wenn sein Gewerbe auf den Hund kam, sich auf ein anderes werfen konnte. Er trommelte in sie hinein, dass der Jud an allem Übel schuld sei. Und sie glaubten es, dass man nur die Juden aus Wien hinausschmeißen oder gleich erschlagen müsse, worauf sofort wieder die Möbelkäufer in die Kellerwerkstätten klettern würden. Alles, was ihm im Wege stand, war jüdisch. Ungefügige Zeitungen wurden Judenblätter, die Liberalen Judenliberale, die Sozialdemokraten Judensozi, beide waren Judenschutztruppen. Wer nicht mit einstimmte in das antisemitische Geheul, ein Judenknecht, und sogar die Ungarn beehrte er aus nicht ganz klaren Ursachen mit dem Prädikat Judäo-Magyaren. Es war nur ein Feind da, der allein an allem schuld war, der Jud. Wie ein Zeisig pfiff ihnen der Dr. Luega die Liedeln vor, die sie gern hörten, und war doch gar kein Zeisig, sondern ein Gimpelfänger, der seine Leimspindeln auslegte, auf denen sie alle picken blieben. Durch sie kam er hoch. Er saß bereits im Reichsrat und im Landtag, im Gemeinderat schon lange, und die Neuwahlen in den Gemeinderat brachten ihm einen überwältigenden Sieg. Der Bürgermeisterstuhl war frei und wartete auf ihn, und sie wählten ihn zum Bürgermeister der KK Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Bisher konnte er nur Gewalt gewinnen über seine 5-Gulden-Männer. Aber auch die Proleten wollte der Dr. Luega vor seinen Siegeswagen spannen, um sagen zu können, nun ist diese ganze große Stadt mein. Musste ihm das nicht ebenso leicht gelingen, auf der Höhe seiner Macht, wie es ihm beim kleinen Mann gelang? Gab es noch einen, der es wie er verstand, die Menschen mitzureißen, anzufeuern, so dass alles durch dick und dünn mitging? Ja, es gab ihn. Und dieser gefährliche Gegenspieler des Dr. Karl Luega hieß Franz Schumayer. Sich mit dem übermütigen Luega herumzuraufen, reizte den Schumayer. Es war schwer.